Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Hailrod. Live on decks. You are rocking with the hottest. Put your hands up for the boss. Giving eargasms like never before. It's... Ladies and gentlemen, please hold all requests. The request lines are now open. den Tag so krass. Hallo Sommer, hallo Bros, uns gehört die ganze Nacht. Wir liegen rum, außer Sonnenöl verreiben, keine Bewegung. Sommer, Sonne, bisschen chillen, keine Regenschauer, Punkt. Es wird heiß, dieser Tag ist unsere Zeit. Machen heute richtig Lärm und wir greifen nach den Sternen. Sputnik Heimspiel. Come closer from the door. This is what I'm waiting for. If you hold. dein DJ-Set bei Sputnik? Clara. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Hayrod. Du bist früh aufgewacht, Tee gemacht hattest, dir dein Zeug noch von zu Hause mitgebracht. Ich hab noch geschlafen, nix gehört, nun bist du einfach weg. Gestern Abend, da hab ich noch gesagt, du kannst auch einfach bleiben, es war so ein schöner Tag. Doch du hattest Zweifel, ob es wirklich das ist, was du willst. Du bist sicher hier, dir geht es gut. Lass uns eine Nacht drüber tanzen. Lass uns feiern und sprengen. Rauben der Sonne den Glanz und wenn du willst, lass uns die Freiheit besingen. Lass uns eine Nacht drüber tanzen. Oh, wir nehmen das Leben so wie es kommt. Doch im Jetzt und im Hier, im Hier, im Hier. Da will ich mit dir, mit dir, mit dir nur noch eine Nacht drüber tanzen. Mit dir nur noch eine Nacht drüber tanzen. Nur noch eine Nacht drüber tanzen. Ist einfach getan, den Moment mit dir genossen, schaut dich so gerne an. Denn alles, was du tust und alles, was du bist, ist so viel wert. Du bist Magie, hast einfach alles, was ich liebe. Wenn der Tag auch einmal grau ist, bist du meine Sommerbrise. Doch deine wechselhafte Art ist mir zu hart. Du bist sicher hier, dir geht es gut. Dich wohl bei mir und komm zur Ruhe. Bleibst du für immer? Hab ich dich gefragt, doch du hast nur gesagt: Lass uns eine Nacht drüber tanzen. Lass uns feiern und sprengen. Rauben der Sonne den Glanz und wenn du willst, lass uns die Freiheit besingen. Lass uns eine Nacht drüber tanzen. Nur noch eine Nacht drüber tanzen. Sputnik Heimspiel. Stars are dancing around. Let me fly away with you. I'm ready to go. You're ready. Hundert, hundert, hundert tausend Meilen. Zeit. Auf Twitch sind wir eins, wir sind nie allein. Ein Hoch auf euch, Party Schnitzel, ihr geht steil. DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Hayrod. Sie den Mann, der drei getötet hat. Seltsames trug sich zu und seltsames in mir. Und sie am Baum, wo gehangen hat, zieh ich dich heim. Nach der Magenfahrt, wo ein Blut ist, meiner Baum, der fortgelaufen hat. Seltsames trug sich zu und seltsames in mir. Und sie am Baum, wo gehangen hat. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Shadows out of photo, choices of tomorrow are over me, took over me. Fears of tomorrow, doubt, stress and sorrow are over me, took over me. Für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de.

Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Hayrod. Du hast mir einfach abgesagt. Gehst lieber feiern, hast deinen Spaß. Ist schon okay, mach dein Ding, ist schon okay. Von mir aus kannst du weiterziehen. Deine Insta-Story mit diesem Insta-Model, ist schon okay. Ich wünsch dir viel Glück auf deinem Weg. Ich wünsch dir viel Glück auf Wiedersehen. Ist schon okay, komm, hab deinen Spaß, behalt's für dich, was du so machst. Ist schon okay, ist schon okay. Viel Glück auf deinem Weg. Nicht schlau. Zu einer Beziehung gehört Vertrauen, doch auf dein Wort kann ich nicht bauen. Ist schon okay, mach dein Ding, ist schon okay. Mach dein Ding, ist schon okay. Von mir aus kannst du weiterziehen. Deine Insta-Story.